Die Engel von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Schiff ging seinen steten Gang, das Meer war weit, der Tag war lang. Ich lag im dumpfen Kämmerlein, da kam ein Traum zu mir herein. Mir war, ich stände ohne Zweck und Absicht auf dem Achterdeck. Da flog ein Engel wohlbekannt aus meinem teuren Mutterland, schwebte auf den Wellen, glitt und schliff im Wettstreit mit dem schnellen Schiff. Die Flügel schwang er durch die Luft, da quoll's wie Heimatbergesduft. Da sang er einen starren Ton, da leuchtete die Welt davon. Ein zweiter Engel nach ihm sang denselben starren, schönen Klang. Und kaum erschloss er seinen Mund, so grünte rings die Welt im Rund. Und immer neue Engel mehr erschienen durch die Luft daher. Mit rosigem Farbentaumeltanz umringten sie das Schiff im Kranz. Jetzt hoben sie sich plötzlich auf und flatterten zum Deck hinauf. Die einen setzten sich aufs Bord, die anderen auf die Segel rah. Wohin mein trunkenes Auge sah, ein liebes Antlitz grüßte dort. Sie wechselten den Platz im Flug, die Schwingen blitzten Zug auf Zug. Vom Bugspriet bis zur Mastenspitz zuckte der Silberflügelblitz. Mir ward so wohl, mir ward so weich, ich schrie, o Gott, wie bin ich reich! Doch als ich wiederum erwacht, umfing mich kalte Regennacht, schnöde Gesichter um mich her und um das öde Meer. Ich leg den Kopf auf meinen Arm. Wie war ich reich, wie bin ich arm? Ende von Die Engel, aufgenommen von Dom Bombadil.